Sie wollen gerne von mir hören, wie es kam, dass ich an Jesus Christus glauben kann. Und da kann ich Ihnen nur von der Bibel her antworten. Der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Ich hatte das Glück, einem Pastor zu begegnen. Ich will auch gern seinen Namen nennen, Pastor Hans Dannenbaum, damals in Göttingen. Der hat so gepredigt, dass ich darüber auch zum Glauben gefunden habe. Aber er hat auch allerlei kleine Mittel noch benutzt. Zum Beispiel meine älteste Tochter, die bei ihm eingesegnet wurde. Die hatten die Aufgabe bekommen, alles das, was er ihnen sagt, auszuarbeiten. Und das konnten die Kinder natürlich nicht alleine tun. So kamen sie mit den Schulaufgaben für den Konfirmandenunterricht zu den Eltern. Und das war bewusst so gemacht. Die Eltern sollten sich eben mit den Dingen befassen. Und dies und jenes andere, immer wieder sagt er, holt eure Eltern in den Gottesdienst. Seht zu, dass sie einmal unter das Wort Gottes kommen. Und die Kinder waren wirklich kleine Missionare und haben ihren Dienst gut getan. Obgleich wir Eltern gar nicht wollten, sind wir doch schließlich um des Kindes willen in den Gottesdienst gegangen, auch in Bibelstunden. Und dort wurde uns das Wort in einer Weise verkündigt, dass wir dann auch nicht anders konnten, als uns Jesus Christus anzuvertrauen. Aber natürlich hat es eine ganze Weile gedauert, bis es soweit war. Schon zuvor, muss ich jetzt bekennen, hat Gott immer wieder gerufen und gelockt. Ich erinnere mich an ein Ereignis, das noch Jahre vor dieser letzten Entscheidung lag. Meine Frau, die um der Kinder willen eine Bibelstunde besuchte in Berlin, um Fragen beantworten zu können, mit denen Kinder immer wieder kommen, erzählte mir beiläufig, die Leute, bei denen ich da zusammen bin, die glauben wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ein ganzes indirektes Zeugnis von Menschen, die an ihn glauben, über meine Frau, erreichte mich und traf mich wirklich mitten ins Herz. So hat es auch noch manche andere Dinge gegeben, an denen ich hinterher dann feststellen konnte, dass Gott an mir arbeitete. Aber schließlich muss ja dann doch einmal der eigene Entschluss dazu kommen. Man soll sich nicht nur rufen lassen, man muss dann auch einmal eine Entscheidung treffen. Und das habe ich dann getan auf einer Freizeit unter Pastor Dannenbaum, wo er die ganze Freizeit über nur über Jesus erzählte. Und ich wusste gar nicht, dass man so viel über ihn reden kann. Dann war es schließlich soweit, dass Jesus mich mürbe bekommen hatte und ich gab ihm mein Herz. Und er hat es angenommen und ich kann heute nur dafür danken. Aber nun setzten die Schwierigkeiten ein. Jetzt kam mein mathematisches Bewusstsein, jetzt kamen die physikalischen Erkenntnisse. Stehen die nun im Widerspruch zum Glauben? Für den ersten Blick sieht es so aus. Aber ich habe dann angefangen zu arbeiten, ganz systematisch, in der Bibel und in der Physik und Mathematik und immer wieder gesucht, sind wirklich die Widersprüche da, sind sie nicht da? Ich habe auch das Glück gehabt, eine Gruppe von Naturwissenschaftlern und Theologen, beides Professoren von Universitäten, anzugehören, wo wir gemeinsam über die großen Analogien nachgedacht haben, die effektiv zwischen der modernen Naturwissenschaft und der Theologie bestehen. Und so kam es nach und nach dazu, dass mir das Auge geöffnet wurde für das Wunder des Wortes Gottes in der Bibel. Darüber legen alle meine Vorträge und Schriften Zeugnis ab. Wer näher darüber etwas wissen will, mag dort nachsehen.